miksuje dla was DJ Lovefox. asshole. Thank you.

wärst du mir heut ganz allein. Ich will mit dir die Sterne sehen, dann werd ich mich an dir vergehen. Ich bin an dir elektrisiert, so naiv hab dich verführt. Wenn ich nach deiner Körper schiele, denk ich nur an Doktorspiele. You've got the speedest path in the world. heartbeat. Scream, you never made me scream. Oh, it's not fair.